Was machst du da, Therese? Was soll das werden? Wo warst du? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich war am Meer spazieren. Dieses gewaltige, tosende Meer, das unablässig dasselbe wiederkäut. Ich habe mich mit ihm verglichen und hätte mich am liebsten in seinen schönen, grünen Schoß gestürzt. Heute Morgen bin ich charmant. Ich habe beschlossen zu arbeiten. Und ich bleibe, Therese. Siehst du, ich bin sorgfältig rasiert. Küss mich. Und lass uns nicht mehr von diesem dummen gestrigen Abend sprechen. Vor allem aber, packe wieder aus. Räum die Koffer weg. Schnell. Ich will sie nicht mehr sehen. Sie schauen mich an wie ein Vorwurf und ich verdiene keinen mehr. Sie und er. Hörspiel nach einem Roman von Georges Sand. Bearbeitung Maria Franziska Schüller. Komposition David Graham. Regie Angeli Backhausen. Zweiter Teil. Laurent, es ist nicht so lange her, dass ein besorgter Blick ausreichte. Und schon fielst du vor mir auf die Knie, um dich mit mir auszusöhnen. Jetzt genügte ihm schon diese rasche und beiläufige Art. Und doch waren kaum 3 Monate vergangen. Ein unerwartetes Ereignis lenkte uns ab. Dick Palmer war am Morgen in Genua eingetroffen und kam, um mit uns zu Abend zu essen. Oh, es ist schon gegen 8. Therese, mein Überzieher. Ich muss fort. Ja, dann werde auch ich mich empfehlen. Warum denn? Wollen Sie nicht noch etwas länger bei Therese bleiben? Sie würde sich bestimmt freuen. Wir leben hier vollkommen zurückgezogen. Ich gehe nur für 1 Stunde aus. Er wartet mich zum Tee zurück. Therese, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Richten Sie sich bitte nicht darauf ein, Dick, dass er zum Tee zurück ist. Sie würden vergeblich warten. Wie ich schon so manche Nacht in den letzten Wochen. Mein Gott, Laurent, was ist passiert? Deine Stirn! Was? Wie? Was willst du? Du blutest. Was geht dich das an, verflucht, du? Du spionierst mir nach? Soll ich nach einem Arzt schicken? Jetzt reicht es, Therese. Sie gehen mir auf die Nerven mit ihrer heiligen Miene. Laurent. Kommen Sie, Therese. Jetzt schauen Sie nicht wieder so wie ein weitwundes Reh. Es hat keinen Sinn mehr. Lassen Sie uns aufrichtig sein. Wir lieben uns nicht mehr. Wir haben uns nie geliebt. Sie brauchten einen Diener, einen Sklaven. Und Sie haben geglaubt, mein unglückseliger Charakter, meine Schulden, meine Langeweile würden mich Ihrem Willen gefügig machen. Und ich könnte nie wieder aus eigener Kraft zu mir selbst zurückfinden. Aber, Therese, Sie unterschätzen mich. Meine Freiheit ist mir heilig und ich erlaube niemandem, sie anzutasten. Wie? Ich sollte je gewagt haben, sie Ihnen zu rauben? Ach, hören Sie auf. Ich kenne diese Schliche der Bescheidenheit bei Frauen. An dem Tag, an dem Sie sich mir hingegeben haben, glaubten Sie, Sie hätten mich erobert. Und diese ganze geheuchelte Widerstand, diese Tränen der Not und diese Nachsicht gegenüber meinen Ansprüchen waren nichts anderes als der ganz gewöhnliche Trick, eine Angel auszuwerfen, damit der arme Fisch anbeißen sollte. Laurent! Eine Frau ist eben nur eine Frau. Und die letzte aller Frauen schenkt uns ebenso viel Sinneslust wie die größte Königin. Therese, kommen Sie. Sitzen Sie nicht so stocksteif darum. Was ist schon dabei? Und warum sollten wir uns die Haare raufen? Wir haben uns zusammengetan. Und wir gehen auseinander, das ist alles. Es ist völlig unnötig, dass wir uns hassen und uns gegenseitig schlecht machen. Rächen Sie sich meinetwegen, indem Sie die Wünsche des armen Palmer, den Sie schmachten lassen, endlich erfüllen. Oh, was fällt Ihnen ein? Ich meine es ehrlich. Ach, Ihnen ist wirklich nicht mehr zu helfen. Therese, wir drei könnten die besten Freunde der Welt bleiben. Sie werden Ihre frühere Anmut wiedererlangen und ich werde wieder der gute Gefährte sein, der ich vorher war. Wir wollen diesen Albtraum vergessen, einverstanden? Sie reden nicht mehr mit mir? Was wollen Sie? Hass? Hüten Sie sich. Ich habe noch nie gehasst. Aber ich kann auch das lernen. Das wissen Sie. Ich bin begabt. Heute Abend habe ich mich mit einem betrunkenen Matrosen angelegt, der doppelt so groß und stark war wie ich. Ich habe ihn grün und blau geschlagen und selbst nur eine kleine Schramme davongetragen. Passen Sie auf, Therese! Ich könnte bei Gelegenheit auf seelischem Gebiet ebenso hart zuschlagen wie auf physischem. Ah, Madame, gehen und pflegen sich! Mehr haben Sie nicht zu sagen! Therese! Palmer, wenn Sie Therese lieben, wie ich glaube, mein lieber Freund, so tun Sie alles, damit auch Therese Sie liebt. Ich darf deswegen nicht mal eifersüchtig sein, ganz im Gegenteil. Da ich Sie ziemlich unglücklich gemacht habe und Sie sehr gut zu ihr sein werden, dessen bin ich ganz gewiss. Können Sie mich von meinen Gewissensbissen befreien, die ich wahrlich nicht behalten möchte? Verletzt es Sie, wenn ich mit Ihnen so spreche? Wenn Sie mein Verhalten in der ganzen Sache missbilligen, so sagen Sie es mir, das ist besser als diese gleichgültige oder verächtliche Miene. Weder der Kummer von Therese noch der Ihre ist mir gleichgültig. Doch ich will Ihnen Ratschläge oder Vorwürfe ersparen, die zu spät kommen. Ich hatte geglaubt, Sie beide seien füreinander geschaffen. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass das größte und einzige Glück, das Sie einander noch schenken können, die Trennung ist. Was aber meine persönlichen Gefühle für Therese betrifft, so haben Sie nicht das Recht, mir Fragen zu stellen. Dazu sind gerade Sie nicht mehr berechtigt. Sie haben völlig recht, mein Freund. Ich sehe ein, dass ich hier jetzt zu viel bin und ich glaube, ich täte gut daran, ganz wegzugehen, um niemanden zu stören. Ich habe Florenz gewählt, wo ich mich endlich, ohne Vorwürfe fürchten zu müssen, in die Gesellschaft und in die Arbeit stürzen werde. Da er nicht zu heilen ist, wozu ihn leiden lassen? Habe ich nicht gesehen, dass ich nichts ausrichten kann? Hatte er mir nicht selbst gesagt und immer wieder bewiesen, dass ich sein Genie ersticke, wenn ich versuche, sein Fieber zu löschen? Jedes Mal, wenn ich glaubte, ich hätte es geschafft, ihm die Ausschweifungen zu verleiden, musste ich dann nicht erkennen, dass er nur umso gieriger danach lechzte. Sind Sie wirklich sicher, Therese? Wollen Sie ihn wirklich gehen lassen? Ich könnte hinter ihm herlaufen und ihn vielleicht auch noch zurückholen. Bitte nein, Dick. Machen Sie mich nicht unglücklich. Sie lieben ihn also nicht mehr? Nein, nicht mehr. Therese, ich habe Ihnen noch etwas sehr Ernstes und Schwerwiegendes mitzuteilen. Ich muss Ihnen sagen, Sie sind frei. Der Graf lebt nicht mehr. Ach, das wusste ich schon. Ich habe es schon vor 8 Tagen erfahren. Und Sie haben es Laurent nicht gesagt? Nein. Und warum nicht? Weil das bei ihm im selben Augenblick wieder irgendeine maßlose Reaktion ausgelöst hätte. Der Unglückliche hat sich mir gegenüber schon schuldig genug gemacht. Es war nicht nötig, seiner Fantasie einen neuen Köder hinzuwerfen. Sie haben also keine Achtung mehr vor ihm? Das will ich nicht sagen. Ich beklage ihn. Aber ich klage ihn nicht an. Aber wie dem auch sei, für mich steht fest, dass wir uns nicht lieben durften und nicht mehr lieben dürfen. Und jetzt? Therese. Wollen Sie nicht daran denken, die Freiheit, die Ihnen zurückgegeben ist, zu nützen? Wie könnte ich sie nützen? Sie können sich wieder verheiraten und endlich die Freuden der Familie erleben. Ach, mein lieber Dick. Ich habe 2 Mal in meinem Leben geliebt und Sie sehen doch, wohin ich gekommen bin. Es ist zu spät, das zu suchen, was sich mir stets entzogen hat. Therese, Sie haben gerade erst die Gewalt der Leidenschaft erfahren. Und Sie sind genau in dem Alter, in dem Frauen sich ihr nicht entziehen können. Weil sie gelitten haben. Weil sie auf unschöne Weise geliebt worden sind, wird der unauslöschliche Durst nach Glück in ihnen wieder erwachen und sie womöglich von einer Enttäuschung zur anderen in tiefere Abgründe stürzen als der, dem sie gerade entronnen sind. Ich hoffe, nein. Früher hielt ihre Abgeschiedenheit die Hoffnungen derer in Schach, die sie umgaben. Doch jetzt, wo sie durch Lorrain in der Achtung vieler womöglich gesunken sind, werden alle, die sich zu ihren Freunden zählten, ihre Liebhaber sein wollen. Sie erregen heftige Leidenschaften. Und einige werden schon geschickt genug sein, sie zu überreden. Kurzum, Palmer. Sie halten mich für verloren, weil ich unglücklich bin. Und das ist wirklich grausam. Therese. Ich habe Ihnen sehr weh getan, doch Sie müssen mir verzeihen. Therese. Ich liebe Sie. Ich habe Sie immer geliebt. Palmer. Nicht mit blinder Leidenschaft, sondern mit dem größten Vertrauen und der ganzen Ergebenheit, deren ich fähig bin. Mehr denn je sind Sie für mich ein edles Geschöpf, das durch die Schuld anderer verdorben und zerbrochen wurde. In den Augen der Gesellschaft sind Sie in der Tat eine gefallene Frau. Doch nicht in den meinen. Im Gegenteil. Ihre zärtliche Hingabe für Laurent hat mir bewiesen, dass Sie ganz Frau sind. Und ich mag sie so lieber, als wenn sie gegen alle menschlichen Schwächen gefeit wären. Wie ich mir früher immer eingebildet habe. Verzeihung, Palmer. Nie hätte ich vermutet, dass ausgerechnet Sie mich jemals bedrängen würden. Ich bedränge Sie nicht. Bitte, hören Sie mich an. Ich bin Philosoph. Das heißt, ich lasse mich lieber von Vernunft und Toleranz leiten, als von den Vorurteilen der Gesellschaft und den schwärmerischen Spitzfindigkeiten des Gefühls. Für mich steht fest, wenn Sie noch heute ein ergebenes, stilles und treues Herz finden würden, frei von jenen Krankheiten der Seele, die manchmal große Künstler und häufig schlechte Ehemänner hervorbringen. Also einen Vater, einen Bruder, einen Freund, ja, einen Ehemann. Dann wären Sie für immer beschützt vor künftigen Gefahren und Missgeschicken. Nun, Therese, ich wage zu behaupten, dass ich dieser Mann bin. An mir ist nichts Strahlendes, das Sie betören könnte. Aber ich habe ein starkes Herz, um Sie zu lieben. Mein Vertrauen in Sie ist unbegrenzt. Meine geliebte Mama, Sie können sich unschwer vorstellen, dass ich so viel Aufopferung zunächst nicht ertragen konnte. Er gibt alles. Und als Gegenleistung bittet er mich nur darum, einzig und allein an mich selbst zu denken. Aber ich kann nicht verhehlen, Mama, er hat es geschafft. Es kehrt neue Hoffnung in mein Herz zurück. Palmer, ich habe Sie stets für nüchtern und kühl gehalten. Und nun zeigen Sie sich mir von einer so unerwarteten Seite. Und da er sich weniger poetisch ausdrückt als Laurent, gelingt es ihm umso besser, mich zu überzeugen. Unter dieser etwas rauen Schale der Hartnäckigkeit lebt eine Begeisterung. Ja, Hingabe. Und es rührt mich zutiefst, mit welcher Leidenschaft er angeblich kaltblütig seinen Plan verfolgt, mich zu retten. Mama, ich fasse neuen Mut. Es ist wie ein Sonnenstrahl in tiefster Nacht, von der ich geglaubt habe, sie müsse ewig dauern. Kurzum, ich habe Parma gestern mein Wort gegeben. Therese, hier, ein Brief. Seltsam, ich kenne diese Schrift nicht. Oh, meine Güte, welch ein Gekrakel. Dick, mein Lieber, können Sie mir helfen, diese Hieroglyphen zu entziffern? Er kommt aus Firenze. Florenz. Ich habe gespielt, ich habe verloren. Ich hatte eine Geliebte. Sie hat mich betrogen. Ich habe sie getötet. Ich habe Gift genommen. Ich sterbe. Geben Sie her. Adieu, Therese. Laurent. Mein Gott, er ist wieder dem Wahnsinn verfallen. Lassen Sie uns sofort hinfahren. Oh Dick, jetzt fühle ich, wie sehr Sie es verdienen, geliebt zu werden. Therese, Hilfe! Gehirnentzündung. Gestern haben wir ihn zu viel festhalten müssen. So sehr hat dein Fieber gewütet. Wir versuchen, Sie zu schlafen. Mit den Handschellen? Sie müssen zu Kräften kommen, dann wird alles gut. Laurent! Bitte, Therese, lassen Sie sie. Er begreift es einfach nicht. Beruhigen Sie sich, Signora. Er halluziniert eine Folge des Fiebers. Du solltest dich ein wenig hinlegen und von der Reise erholen. Ja, das wäre vernünftig. Sie können ihm im Moment sowieso nicht helfen. Kommt nicht in Frage. Ich bleibe bei ihm, bis er wieder zu sich kommt. Ich lasse ihn nicht allein. Was ist das für ein Gepäck, Therese? Wohin fahren wir denn? Geht es uns hier nicht gut? Die Ärzte sagen, dass auch wenn Sie jetzt genesen, Sie noch 1 oder 2 Wochen brauchen, bis Sie irgendeine Reise unternehmen können, ohne die Gefahr eines Rückfalls. Ich selbst fahre wieder nach Frankreich zurück. Und warum müssen wir uns trennen? Lieben wir uns denn nicht mehr? Wir wollen die nötige Zeit verstreichen lassen, bis alles vergessen ist. Habe ich noch nicht genug gebüßt, als ich 8 oder 10 Tage wahnsinnig war? Willst du Tränen und Schwüre wie früher? Wozu? Du würdest doch nicht mehr daran glauben. Mein künftiges Verhalten muss entscheiden. Und wie du siehst, habe ich keine Angst vor der Zukunft, denn ich binde mich ja an dich. Im Ernst, Therese, meinst du, du könntest mich davon überzeugen, dass du mich nicht mehr liebst, nachdem du 20 Tage und 20 Nächte an meinem Bett gewacht hast? So etwas tut man nicht für einen Mann, den man nicht liebt. Mein Gott, hältst du mich wirklich für so grausam, so eigensinnig, dass ich dir ein Wort verweigerte, wenn ich es zu dir sagen könnte? Aber ich kann nicht. Das Wort entspräche nicht mehr der Wahrheit. Zwischen uns ist keine Liebe mehr. Also Parma. Dann ist er es. Sagen Sie es mir, ich will es. Ich will die Wahrheit wissen. Ich werde es nicht überleben, das weiß ich, aber... Ich will nicht, dass man mich betrügt. Betrügt? Betrügt? Was für ein Wort benutzen Sie da eigentlich? Gehöre ich etwa Ihnen? Ich habe mir mein Selbst und meinen Willen wieder zurückgenommen. Auch mein Vertrauen und meine Leidenschaft werden Ihnen nie wieder gehören. Ich kann darüber verfügen und sie jemandem schenken, der sie verdient, auch Parma, wenn es mir beliebt. Und Sie können nichts dagegen haben. Denn schließlich sind Sie doch eines Morgens zu ihm gegangen und haben ihn gebeten. Trösten Sie doch, Therese. Sie würden mir einen Gefallen tun. Das stimmt. Das stimmt, das habe ich gesagt. Ich hatte es ganz vergessen. Vergiss es nie wieder. Lass mich weinen, Therese. Lass mich meine Fehler mit meinen Tränen abwaschen. Laurent, bitte, steh auf. Therese. Parma. Parma, argwöhnen Sie nichts, wenn ich Ihre Therese hier zu Füßen lege. Ach, mein Freund, lassen Sie sich auch umarmen. Wissen Sie noch, was Sie mir gesagt haben, als wir uns das letzte Mal in Paris trafen? Wenn Sie glauben, Sie könnten Sie nicht glücklich machen, dann schießen Sie sich lieber heute Abend noch eine Kugel in den Kopf, als wieder zu ihr zu gehen. Das hätte ich tun sollen. Und ich habe es nicht getan. Nun schauen Sie sich Therese an. Sie hat sich viel stärker verändert als ich, die Arme. Ich habe sie zerstört. Und doch ist sie herbeigeeilt, mich dem Tod zu entreißen. Obschon sie mich hätte verfluchen und verlassen müssen. Ich bereue von ganzem Herzen. Glauben Sie mir? Therese, begleiten Sie ihn bis La Spezia. Dort soll er sich einschiffen, wenn er die Fahrt im Wagen nicht so gut verträgt. Ich komme Ihnen dorthin nach. Wir treffen uns einen Tag nach seiner Abreise. Mir ist eine dringende, unaufschiebbare Angelegenheit dazwischen gekommen, die mich noch für 24 Stunden hier festhält. Nein, das ist mir ganz unmöglich, Dick. Ich reise nicht ohne Sie. Ich flehe Sie an, Es ist mir ganz unmöglich, mit Ihnen zu reisen. Gut und schön, mein Freund. Aber es ist auch nicht nötig, dass ich mit Laurent fahre. Doch, es muss sein. Muss ich es so verstehen, dass Sie eine Prüfung für notwendig halten? Aber nein, Therese. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Können Sie mir Ihr Ehrenwort geben, dass Sie wirklich hier noch etwas Wichtiges zu erledigen haben? Ja, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Gut, dann bleibe ich. Nein, Sie müssen abreisen. Das verstehe ich nicht. Ich werde es Ihnen später erklären, verehrte Freundin. Ich glaube an Sie wie an Gott, das sehen Sie doch. Haben Sie auch Vertrauen zu mir? Fahren Sie mit. Ich habe Ihr Ehrenwort, dass Sie in 24 Stunden nachkommen? Sie haben nicht nur mein Ehrenwort, Therese. Vergessen Sie nicht. Ich liebe Sie. Meine liebe Mama, seit 12 Stunden bin ich in der Nähe von La Spezia ungestört und völlig ungebunden für ich weiß nicht wie viele Tage oder Jahre. Alles in mir ist wieder in Frage gestellt. Und Sie sollen über diese meine Lage richten. Sie möchten, dass ich Parma heirate. Er will es und ich auch. Ich habe es gewollt. Will ich es noch? Ich habe immer wieder Skrupel und Befürchtungen. Er konnte oder wollte die letzten Augenblicke, die ich mit Laurent verbrachte, nicht bei mir bleiben. Warum diese Laune? Oder dieses Unabkömmlichsein im letzten Augenblick? Ein unvorhergesehenes Hindernis? Bei dem Willen, den ich an ihm kenne, vermag ich nicht so recht an Hindernisse zu glauben. Mir kommt es eher so vor, als habe er mich auf die Probe stellen wollen. Das kränkt mich, ich gestehe es. Vielleicht ist Parma schon hier. Und wie ein Trotzkopf, oder besser wie ein Feigling, kann ich mich nicht entschließen, ihn aufzusuchen. Wenn er an mir zweifelt, ist zwischen uns nichts mehr möglich. Ich brauche künftig eine große, echte Liebe. Oder gar keine. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, es geht mir ausgezeichnet. Lieben Sie immer Ihre Therese, die Sie anbetet. Wo steckt sie? Keine Nachricht im Hotel. Nichts. Laurent. Sie kann nur mit ihm abgereist sein. Und sie hatte nicht den Mut, es mir und sich selbst einzugestehen. Therese. Ich hätte ihr nicht diese gefährliche Probe zumuten dürfen. Ach was. Warum soll sie eine Ausnahme? Warum ausgerechnet sie eine Heilige sein? Habe ich je einer Frau trauen können, ohne Schaden zu nehmen? Hey, Parma! Nein. Ich will nicht mehr. Das ist ja eine Überraschung. Ich kann damit nicht leben. Mein Gott, Parma, was machst du da? Bist du lebensmüde? Halt! Lassen Sie mich! Was fällt Ihnen ein? Kommt doch mal! Lawson? Ja, Parma. Ich bin's. Dein alter Lawson. Lawson, wie kommst du hierher? Ich liege mit meiner Union gerade hier in der Bucht von La Spezia. Gehe arglos spazieren. Und wen sehe ich da? Einen meiner besten Rekruten von damals. Wie er sich im reifen Alter in die Fluten stürzen lässt. Parma, hat dir der Klabautermann ins Hirn gespuckt, oder was? Ach, Lawson. Alter Junge, wie gut, dich zu sehen. Du kommst jetzt erstmal mit mir an Bord. Kriegst was Ordentliches zu schlucken. Und dann will ich wissen, welcher Schicksalsschlag meinen besonnenen Philosophen so aus der Fassung bringen konnte. Na, Mr. Winter, haben Sie die Orientierung wiedergefunden? Sir, melde den Fehler im Bordbuch korrigiert zu haben. Na schön, nicht so förmlich, Winter. Das kann jedem mal passieren. Seit unser junger Fähnrich, mein lieber Dick, einer schönen Dame hier im Ort zu tief in die Augen geblickt hat, verwechselt er nämlich die Himmelsrichtungen. Ich kann Sie versichern, Winter, ich habe großes Verständnis für Situationen, in denen man den Kopf verliert. Danke, Sir. Captain Lawson hat mir von Ihren vielen Reisen erzählt. Vielleicht könnte ein so welterfahrener Herr wie Sie mir einen Rat geben. Nur zu, Winter. Fragen Sie. Ich weiß nämlich nicht, was ich von dieser rätselhaften brünetten Schönheit zu halten habe. Sie lebt inkognito, wie ich in Erfahrung bringen konnte. Bei einer Witwe in Porto Venere. wo sie für Kost und Logis jedoch mit Würde und Stolz ihren täglichen Unterhalt mit Klöppeln verdient, obwohl sie mir den Eindruck einer gebildeten Dame zu machen scheint. Haben Sie mit ihr gesprochen? Leider nein. Das heißt... Was? Mann, so reden Sie doch! Sie grüßt höflich, wendet jedoch ihren Blick von mir ab, sobald ich mit ihr ein wenig zu plaudern versuche. Ich konnte sie allerdings unbemerkt belauschen, als sie auf dem Balkon mit ihrer Wirtin sprach. Und wenn mich nicht alles täuscht, so hat sie einen französischen Akzent. Kommen Sie, Winter. Sofort. Wohin? Dick, was ist los? Oh, Therese, warum haben Sie mir das angetan? Warum haben Sie mir Ihren Zufluchtsort hier nicht genannt? Und warum haben Sie nicht früher nach mir gesucht, mich nicht früher gefunden? Meine Liebe, Sie scheinen mir vor allem den Vorwurf zu machen, dass ich Sie in einer großen Gefahr im Stich gelassen habe. Aber an Gefahr habe ich überhaupt nicht gedacht. Warum waren Sie dann so traurig und verzweifelt, als Sie mich wegfahren sahen? Und wie kommt es, dass Sie nach Ihrer Ankunft hier nicht gleich am ersten Tag ausfindig machen konnten, wo ich steckte? Sie haben also angenommen, ich sei abgereist und Sie würden vergeblich suchen? Therese, hören Sie mich an. Und Sie werden sehen, dass ich in den letzten Tagen so manche bittere Enttäuschung erlebt habe und nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand. Ich war lange Zeit der Geliebte einer Frau, die auch nach unserer Trennung noch in vieler Hinsicht ein böses Spiel mit mir getrieben hat. Und diese Frau, die ich in England wähnte, traf ich in Florenz, genau in dem Augenblick, als Laurent abreisen musste. Sie täuschte eine törichte Eifersucht vor und wollte allen Leuten aus dem Hotel und auf der Straße laut zuschreien, ich teilte meine neue Geliebte mit Laurent de Fauvel. Und aus diesem Grund habe ich sie veranlasst, mit ihm abzureisen. Ich blieb zurück, um mit dieser Wahnsinnigen endgültig zu brechen. Jetzt sagen Sie bitte nicht mehr, ich hätte sie auf die Probe stellen wollen, als ich sie mit Laurent allein abfahren ließ. Ich habe genug darunter gelitten. Mein Gott, beschuldigen Sie mich nicht! Und als ich glaubte, Sie seien mit ihm abgereist, sind sämtliche Furien der Hölle über mich hergefallen. Und genau das mache ich Ihnen zum Vorwurf. Ach, was wollen Sie? Ich bin in meinem Leben auf so widerwärtige Weise betrogen worden. Diese unselige Frau hat in mir eine ganze Welt von Bitterkeit und Verachtung wieder aufgewühlt. Und diese Verachtung ist auf mich zurückgefallen. Sagen Sie so etwas nicht. Schließlich bin auch ich betrogen worden und trotzdem habe ich an Sie geglaubt. Lassen Sie uns nicht mehr davon reden, liebe Freundin. Es tut mir leid, dass ich mich gezwungen sah, Ihnen meine Vergangenheit anzuvertrauen. Lassen Sie uns diese traurigen Gedanken vertreiben. Die Barke wartet auf uns. Kommen Sie mit nach La Spezia. Nein, ich bleibe hier. Wieso denn? Was soll das bedeuten? Verdruss? Zwischen uns? Nein, nein, mein lieber Dick, mit Ihnen möchte ich nie Verdruss haben. Ich flehe Sie an, sorgen Sie dafür, dass unsere Zuneigung füreinander ein Vorbild an Wahrhaftigkeit ist. Denn ich meinerseits will alles dazu beitragen. Doch ich wusste nicht, dass Sie eifersüchtig sein können. Sie waren es, und das geben Sie auch zu. Sie müssen wissen, dass es nicht in meiner Macht steht, ob ich unter dieser Eifersucht leide. Sie widerspricht allem, was Sie mir gelobt haben, so sehr, dass ich mich frage, was jetzt wohl kommt. Und ob ich die alte Hölle etwa nur verlassen habe, um in ein neues Fegefeuer zu geraten. Aber, Therese, ich bitte Sie, wie können Sie aufgrund eines einzigen schwachen Moments Ihre Kenntnis meiner Person in Frage stellen? Nein, Palmer, glauben Sie mir. Wir meinten uns zu kennen und wir kannten uns nicht. Was mich an Ihnen begeistert hat, das ist eine bestimmte Geisteshaltung, die Sie schon nicht mehr haben. Ihr Vertrauen. Begreifen Sie nicht, dass ich nach aller Erniedrigung genau das brauchte, um Sie lieben zu können. Das und nichts anderes. Verschieben wir einstweilen diese Heirat und bleiben wir Freunde. Ich nehme vorläufig mein Wort zurück, bis ich Ihrer Achtung wieder sicher sein kann, so wie ich Sie schon zu besitzen meinte. Meine liebe Therese, mein lieber Palmer, ihr seid meine beiden Schutzengel. Ihr habt mir Glück gebracht. Euch habe ich es zu verdanken, wenn ich spüre, ich bin für etwas anderes geschaffen als für das Leben, das ich geführt habe. Ich fühle mich wie neu geboren. Himmlische Luft strömt in meine Lungen. Mein Wesen wandelt sich. Ich werde lieben. Ja, ich werde lieben. Ich liebe bereits. Ja, ich werde lieben. Ich liebe ein schönes und keusches Kind, das noch nichts davon weiß. und es bereitet mir großes Vergnügen, vor ihm das Geheimnis meines Herzens zu hüten. Freue dich, meine liebe Therese, über diesen Ausgang der traurigen und törichten Jugend deines armen Kindes. Sage dir stets, dass die Neubelebung eines Wesens, das verloren schien und das, statt sich im Schmutz zu wälzen, jetzt einem Vogel gleich seine Schwingen ausbreitet, das Werk deiner Liebe, deiner Sanftmut, deiner Strenge, deiner Nachsicht und deiner Freundschaft ist. Ja, es bedurfte aller Wechselfälle eines tragischen Verhängnisses, in dem ich unterlegen war, um mir langsam die Augen zu öffnen. Ich bin dein Werk, dein Sohn, deine Arbeit, dein Martyrium und deine Krone. So segnet mich denn beide meine Freunde und betet für mich. Ich werde lieben. Ewig, euer Laura. Oh, Dick, endlich. Er ist geheilt. Wann heiraten wir? Kapitän Lawson erbot sich, Palmer und mich mitzunehmen. Denn wir hatten beschlossen, dass die Hochzeit bei Dicks Mutter in Amerika begangen werden sollte. Als schon alles vorbereitet war, um uns am 18. August einzuschiffen, erhielt ich einen Brief von meiner Mutter. Mein liebes Kind, wenn es dir irgend möglich, komme vor deiner Abreise noch einmal in die Arme deiner Mutter, die dir ihren Segen zu deinem Glück geben möchte. Wer weiß, wann du zurückkehrst. Vielleicht ist es ein letztes Mal, dass wir uns wiedersehen. Ich fühle mich vorzeitig alt, krank und erschöpft. Adieu, mein alter Lawson. Wie erhaben die Union dahingleitet. Dick, was machen Sie denn für eine Beerdigungsmine? Es sind doch nur 14 Tage, dann sind wir wieder an Bord. Oh Gott, bitte nein. Was ist Ihnen, mein Lieber? Sie zittern ja wie Espenlaub. Es ist wie eine Vorahnung. Wegen Lawson. Ich weiß nicht warum. Ja, ja. Es ist eine Vorahnung. Glauben Sie, auf See könnte ihm ein Unglück zustoßen? Vielleicht. Wer weiß. Dem Himmel sei Dank, dass es Sie dann jedenfalls nicht trifft. Denn wir gehen ja nach Paris. Monsieur de Fauvel, Sie in Paris? Was haben Sie hier zu suchen? Oh, Catherine. Wie schön, dass Sie immer noch das Haus hüten. Sie wissen wohl schon, dass Fräulein Jacques heute kommt. Können Sie sie nicht in Ruhe lassen? Was? Heute? Wollen Sie Fräulein Jacques nochmals unglücklich machen? Ich habe gehört, Sie hätten sich getrennt und ich war froh darüber. Denn nachdem ich Sie zuerst mochte, habe ich Sie zuletzt gehasst. Sie kommt heute. Kommt heute. Was fällt Ihnen ein? Habe ich Ihnen gestattet, hereinzukommen? Was machen Sie denn da? Sie kommt doch heute, Catherine. Wir müssen uns beeilen. Sind Sie wahnsinnig? Das sind nicht Ihre Möbel. Lassen Sie die Tücher. Ja, Sie sind wahnsinnig, Monsieur. Ich habe mit ansehen müssen, wie viel Leid Sie Therese zugefügt haben. Kommen Sie bloß nicht auf den Gedanken, hier auf Sie zu warten. Oder sollten Sie sich gar geschworen haben, Sie zu Tode zu quälen? Sie kommt heute. Sagen Sie. Mein Gott, sind Sie verrückt! Aber das waren Sie ja schon immer. Oh Gott, da sind Sie! Catherine, meine Liebe, meine Beste. Palmer lässt Sie schon mal herzlich grüßen. Er bringt die Koffer ins Hotel. Madame, Sie sehen aus wie das blühende Leben. Das ist doch kein Grund zu weinen. Lass uns im Lila-Salon erstmal einen Tee. Madame, ich wollte ihn noch... Laurent! Therese! Oh Gott, wie schön Sie geworden sind. Ihr Blick ist klar und rein wie am ersten Tag unserer Liebe. Lassen Sie mich Ihre Füße küssen. Pardon, Madame, ich kann nicht dazu, Ihnen zu sagen. Ist schon gut, Catherine. Lass uns allein. Laurent, stehen Sie auf, ich bitte Sie. Weder diese Worte noch diese Küsse stehen Ihnen zu. Kurz vor meiner Abreise und Heirat sollten wir... Was? Was ist los? Was sagst du da? Was soll das? Abreise? Heirat? Ja. Wie? Warum? Hast du denn meinen Brief nicht erhalten? Abreise? Heirat? Früher hast du doch immer gesagt, es sei unmöglich. Erinnere dich, niemals, niemals, solange dieser Mann lebt. Ist er also tot? Oder aber du liebst Palmer, wie du mich nie geliebt hast. Laurent, der Graf ist tot und ich bin frei. Ach. Dieses Glück kommt für mich zu spät, Therese. Laurent, wir hatten uns Freundschaft geschworen. Haben Sie das vergessen? Ich bin glücklich, Palmers Frau werden zu dürfen. Umso glücklicher, als ich auch Sie im Glück wähnte. Ach, Sie meinen, dieses junge Ding, dieses Kind. Das war schon vorbeikommen, dass ich Ihnen schrieb, Therese. Und das ist auch besser so, sonst hätte ich noch jemanden unglücklich gemacht. Sie tun recht daran, Dick zu heiraten. Ich hätte einen ekelhaften Ehemann abgegeben, aber er wird dich glücklich machen. Du hast recht. Es bewahrt uns beide vor Leid. Dich vor einem Jammerleben, mich vor Gewissensbissen. Schlimmer als alle Vorangegangenen. Und eben weil das alles so richtig ist, so vernünftig, so logisch und so gut geplant, bin ich so unglücklich. Herein, Kathrin. Dick. Sie klopfen? In meinem Haus? Er verdächtigt mich. Was ist sie denn so blass? Dick. Kommen Sie. Und geweint hat sie auch. Lassen Sie sich umarmen. Oh, völlig aufgelöst. Auch wenn es mich zerreißt, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Glück. Lassen Sie mich. Ich habe es geahnt. Eine Sekunde, Laurent. Therese, was hat das alles zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm gerade mitgeteilt, dass wir abreisen und heiraten. Das bereitet ihm Kummer. Anscheinend glaubt er, wir würden ihn vergessen. Parma, sagen Sie ihm doch, dass wir ihn immer gern haben werden. Von fern und von nah. Ach, er ist ein ganz verwöhntes Kind. Er müsste wissen, dass ich zu meinem Wort stehe und dass ich vor allem Ihr Glück will. Sollen wir ihn etwa mit nach Amerika nehmen, damit er endlich aufhört, sich zu grämen und Sie zum Weinen zu bringen, Therese? Ich verstehe, Parma. Wir wollen zum Essen ausgehen. Katharine hat nur mit mir gerechnet. Es würde nicht für zwei reichen. Sie meinen für uns drei? Aber ich esse nicht mit Ihnen. Ich verlasse Sie. Ich werde Ihnen nur noch Adieu sagen. Komm. Wann reisen Sie ab? In 4 Tagen. Spätestens. Doch das ist kein Grund, weshalb wir heute Abend nicht alle drei zusammen essen sollten. Laurent, machen Sie mir doch bitte diese Freude. Das wird uns an Florenz erinnern. Also, im Ernst, ich bitte Sie darum. Schön und gut. Sie haben dort am Gartenzaun 6 Stunden lang Wache gehalten. Ich habe Sie von meinem Zimmer aus gesehen. Sind Sie nun fest davon überzeugt, dass heute Nacht niemand zu mir gekommen ist? Ich sehe, Therese, Sie sind meiner überdrüssig. Da Sie ein Geständnis von mir verlangen, das mich in Ihren Augen verächtlich machen würde. Aber habe ich Sie etwa mit bitterem, beißendem Spott beleidigt und belästigt? Ich? Habe ich Ihnen denn seitenlange Schmähbriefe geschrieben, um am nächsten Tag zu Ihren Füßen zu weinen und wahnwitzige Beteuerungen von mir zu geben? Habe ich Ihnen auch nur eine aufdringliche Frage gestellt? Können Sie mir nicht etwas verzeihen, worunter ich selbst leide, was mich womöglich erröten lässt? Einem anderen, der nicht so viel Mut bewiesen hat, haben Sie schließlich viel mehr verziehen. Ich habe ihm gar nichts verziehen, Palmer, denn ich habe ihn unwiderruflich verlassen. Und was das angeht, worunter Sie leiden, wie Sie zugeben, ich leide darunter mehr als Sie selbst. Ja, es kränkt mich zutiefst. Und da es von einem starken und besonnenen Mann wie Ihnen kommt, verletzt es mich 100-mal mehr als die Beleidigungen eines Kindes im Wahn und im Taumel. Ja. Ja, das stimmt. Ja, nun sind Sie durch meine Schuld gekränkt und für immer gegen mich aufgebracht. Nun gut, Therese. Zwischen uns ist alles aus. Tun Sie für mich das, was Sie für Laurent getan haben. Bewahren Sie mir Ihre Freundschaft. Also verlassen Sie mich. Ja, Therese. Aber ich vergesse nicht, dass ich Ihnen meinen Namen, mein Vermögen und meine Hochachtung zu Füßen gelegt habe, als Sie einwilligten, sich mit mir zu verbinden. Ich stehe zu meinem Wort. Und ich will halten, was ich versprochen habe. Wir werden hier heiraten. Ohne Aufsehen und in aller Stille. Sie nehmen meinen Namen an und damit die Hälfte meiner Einkünfte und dann... Dann? Dann werde ich abreisen. Und Sie sind frei. Aber Palmer, das alles würde mir vorkommen wie ein schlechter Scherz, hielte ich Sie nicht für einen ernsthaften Menschen. Kommen Sie mir nie wieder mit einem solchen Vorschlag. Ich wäre zutiefst gekränkt. Therese, schwören Sie mir beim Andenken an Ihr Kind, das Sie verloren haben, dass Sie Laurent nicht mehr lieben. Und ich falle Ihnen zu Füßen und flehe Sie an, mir meine Ungerechtigkeit zu verzeihen. Mein Sohn, der du im Himmel bist, ich schwöre dir, kein Mann soll jemals mehr deine arme Mutter erniedrigen. Therese, verzeih, dass ich deine Adresse herauszufinden wusste. Aber es quält mich, dich im Unglück alleine zu wissen. Warum musstest du Paris so blitzartig verlassen? Wenn ich die Ursache deines Schmerzes bin, dann schilt mich aus. Und wenn ich nicht darin verstrickt bin, so sage mir, dass du mir erlaubst, mit dir zu weinen. Meine liebe Freundin, ich habe begonnen, mit großem Fleiß zu arbeiten. Fest entschlossen, nie mehr in ein ungeordnetes, liederliches Leben zu verfallen. Mir blutet das Herz, wenn ich an all die Entbehrungen denke, die Sie auf sich genommen haben, um mir die Rückreise nach Genua und die Genesung in der Schweiz zu ermöglichen. Ich bin fest entschlossen, meine Schuld so schnell wie möglich abzutragen. Erlauben Sie mir bitte, Ihnen Mittel zukommen zu lassen. Ich kenne Sie gut genug, um zu wissen, dass Sie nie, auch nicht in der größten Not, darum bitten würden. Schon wieder ein Brief? Ja, Katharine. Er hat 3 Bilder verkauft. Sie reden in letzter Zeit von ihm wieder in derselben Zärtlichkeit wie früher. Vom Künstler, ja. Ach, Katharine, bitte. Deine Sorgen sind völlig unberechtigt. Ich genieße es, dass die Zeiten vorbei sind, wo er mich für unfähig hielt, seine aus Fantasie entstandenen Werke zu begreifen. Jetzt bespricht er mit mir jedes Detail. Und er wählt sie zu seiner Muse, Madame. Und wenn? Davor brauche ich mich nun wirklich nicht zu fürchten. Sie sehnen sich nach Paris, nicht wahr? Sie brauchen die Kunst, Madame. Wann reisen wir ab? Therese, dass Sie endlich da sind. Ich bin so glücklich, dass die inspirierendste und beste Kritikerin meine Arbeit endlich ihre Prüfung unterzieht. Fantastisch. Laurent, ich bin wirklich begeistert. Sie scheinen eine neue Mitte gefunden zu haben, voll berstender Fantasie und doch klar strukturiert in der Form. Sie beschämen mich, Therese. Aber warten Sie. Sie sollten besser ein Bild betrachten, das nicht von meiner Hand entworfen wurde und gerade deshalb an Schönheit und Würde nicht zu überbieten ist. Bitte, meine Freundin, drehen Sie sich um und schauen Sie. Mutter! Ja, meine Liebe. Oh, Sie hier! Mein Kind, ich wusste nicht, wann du zurückkommen würdest. Und da ich so voller Sorge über eure wiederaufgenommene Verbindung wollte und musste ich Monsieur de Fauvel zur Rede stellen. Laurent, eine größere Freude konnten Sie mir gar nicht machen. Das ist das Geringste, Therese. Ich lechze danach, meine Fehler wieder gut zu machen. Aber jetzt lasse ich die Damen alleine. Sie haben sich sicher vieles zu sagen. Wenn Sie bitte dort Platz nehmen wollen, ich habe Ihnen die Terrasse ein wenig herrichten lassen. Ich habe lange darüber nachgedacht, mein Kind. Und du weißt, dass ich nie leichtfertig einen Rat ausspreche. Aber du solltest gerade nach den gescheiterten Plänen mit Palmer aus gesellschaftlichen Rücksichten eine andere Wahl treffen. Wie? Sie sprechen von Heirat? Ja, mein Liebes. Ich hätte es nicht für möglich gehalten nach allem, was vorgefallen ist. Ich habe Laurents Arzt konsultiert, der alle bisherigen Krisen als Vorboten einer Gehirnentzündung erklären konnte. Dein Freund ist geheilt und dazu hat er in den letzten Tagen mein vollkommenes Vertrauen gewonnen. Sie wollen mir doch nicht nahelegen. Doch, mein Kind. Eine Heirat mit Laurent? Ja. Mutter, das meinen Sie nicht im Ernst. Therese, du kannst mir glauben, dass ich ihn höchst kritisch unter die Lupe genommen habe. Aber er ist von all seinen Fehlern und Verirrungen geheilt. Und seine Anhänglichkeit ist unverbrüchlich. Und auch die deine. Sei ehrlich. Eure Verbindung hat die schwersten Krisen und schmerzlichsten Wandlungen überdauert. Abgesehen davon, dass er reich und berühmt ist, deinen existenziellen Sorgen ein Ende bereiten kann. Mama, Sie wissen, dass ich zu solch einer Berechnung weder bereit noch in der Lage wäre. Ich weiß, mein Kind. Und das ehrt dich. Deshalb trete ich ja für diese Sicht des Lebens ein. Du bist nicht mehr die jüngste, Therese. Ich empfinde es bei eurer Art der Herzensbindung geradezu als Pflicht, eure Bande nun so zu knüpfen, dass sie künftig nie mehr zerreißen können. Ich gebe zu, ich bin nicht mehr so stark wie in meiner Jugend. Gerade in den letzten 3 Monaten der Abgeschiedenheit auf dem Lande habe ich viel nachgedacht. Ich musste zugeben, ich hatte mich von der Illusion, allein für die Kunst leben zu können, verabschiedet. Ich musste lieben. Ja, ich musste mich mit Selbstaufopferung einem Wesen widmen können. Aber Laurent? Habe ich mich getäuscht, als ich Ihnen Halt und Trost anbot? Brauchten Sie nicht vielmehr meine Schwäche statt meiner Stärke? Was hat Ihnen gefehlt, Therese? Dass ich Ihrer mütterlichen Aufopferung bedurfte? Laurent hat diesen besonderen Charme, Mama, in den ich unentrinnbar verliebt bin. Er macht keinen Hehl aus seiner Schwäche. Er posaunt seine bewegende Gebrechlichkeit heraus mit ehrlicher Begeisterung. Sie täuschen sich. Mit Verlaub, Madame, Laurent ist nicht wirklich schwach. Ebenso wenig wie Parma wirklich stark war. Es gibt bei ihm wohl solche Augenblicke und dann spricht er wie ein Kind vom Himmel. Aber sobald seine Schwäche ihren Höhepunkt erreicht hatte, erholt er sich rasch, um nun die anderen... Manchmal erscheint es mir, als wenn sich in mir 2 unterschiedliche Wesen bekämpfen. Als wenn 2 Seelen sich die Aufgabe streitig machen, meinen Körper mit Leben zu erfüllen und eine verbissene Fehde führen, um einander zu vertreiben. Inmitten dieses Kampfes verliere ich, Unglücklicher, meinen freien Willen und stürze erschöpft zu Boden. Ich muss es mir eingestehen. Was mich an ihn fesselte, ist dieses grenzenlose Mitleid, das zu einer Art zwingenden Gewohnheit wird im Umgang mit Menschen, denen man viel und immer wieder verziehen hat. Vergebung scheint Vergebung hervorzubringen bis zum Überdruss. Bis zum Schwachsinn. Warum glauben Sie mir nicht, Therese? Laurent ist besessen von dem unerbittlichen Drang, den gewisse Jugendliche verspüren, gerade das zu töten oder zu zerstören, was ihnen gefällt, ja, was sie leidenschaftlich lieben. Hören Sie den Todesruf? Gilt er unserer Liebe, Therese? Ach, Laurent, ich kann nicht mehr. Ja, ja. Unser Opferlamm schließt die Augen. Schließen Sie sie, Therese. Verschließen Sie sie ruhig vor der Welt. Denn auch wenn wir es noch so sehr wollten, diese grausamen Fesseln, die uns aneinander binden, werden wir niemals zerbrechen. Meine Liebe hat alles überdauert, was ein Gefühl zerstören, was eine Seele töten kann. Du musst mich lieben, wie ich bin. Oder wir müssen zusammen sterben. Willst du mich lieben? Ich würde es vergeblich wollen. Ich kann nicht mehr. Ich fühle, mein Herz ist erschöpft. Ich glaube, es ist tot. Schön. Willst du sterben? Es macht mir nichts aus, zu sterben, das weißt du. Aber mit dir will ich weder leben noch sterben. Ach so. Du glaubst an die Ewigkeit des Ichs? Du willst mich in dem anderen Leben nicht wiedersehen, du arme Dulderin. Das verstehe ich. Wir werden uns nie mehr wiedersehen, Laurent. Ich bin dessen ganz sicher. Jede Seele zieht es zu ihrer eigenen Mitte hin. Mich ruft die Ruhe. Dich aber wird immer und überall der Sturm locken. Und was erwartet mich auf dieser Welt, wenn du mich verlässt? Ruhm. Sofern du nicht mehr die Liebe suchst. Der Ruhm. Diese Welt ist doch nur eine seichte Komödie. Ich gehe jetzt zum Essen. Und von dort aus zum Opernball. Wenn ich nicht schon zu blau bin. Mama, glauben auch Sie an die Stimme der Religion? Den Frommen und den Guten das himmlische Glück den Verblendeten und den Aufrührern die Hölle. Also kümmert es den Frommen wenig, wenn der Wahnsinnige umkommt. Nein, liebste Mama. An dem Tag, an dem ich mich für das vollkommenste, das kostbarste und vortrefflichste Wesen auf Erden halten werde, fälle ich also das Todesurteil über alle anderen. Doch sollte ich diesen Tag erleben, wäre ich dann nicht wahnsinniger als alle übrigen Wahnsinnigen? Nein, ich will weiter für einen anderen leiden. Katharine! Ach ja, sie schläft ja schon längst. Mein Gott, das wird ja schon hell. Ja, ja, ich komme. Was ist los, mein kleiner Freund? Haben Sie sich hier im Viertel verlaufen? Nein, ich bin hierher gebracht worden. Ich suche eine Dame, die Fräulein Jacques heißt. Ach, das bin ich, mein Kind. Was wollen Sie von mir? Ich bin der Sohn des Grafen. Was? Wie heißt du? Manuel. Oh mein Gott, wer ist denn deine Mutter? Meine Mutter. Drüben in Havanna. Sie hatte mich nicht lieb. Sagte oft zu mir, du bist nicht mein Sohn. Ich brauch dich überhaupt nicht lieb zu haben. Doch mein Vater hatte mich lieb. Und hat oft zu mir gesagt, du gehörst mir allein. Du hast keine Mutter. Und dann ist er vor 18 Monaten gestorben. Ja, und dann? Da ist plötzlich ein Herr aus den Vereinigten Staaten angekommen. Der Herr Palmer heißt. Und hat mich gefragt, möchtest du, dass ich dich zu deiner richtigen Mutter zurückbringe? Die glaubt, du seist tot und die sehr glücklich wäre, dich wiederzusehen. Dann ist Herr Palmer in der Nacht gekommen und dann sind wir über das große Meer gefahren. Und nun sind wir da. Wie, nun seid ihr da? Wo ist er? Wo steckt er? Therese, ich fühle es. Mein ganzes Leben lang werde ich dich lieben. Und verfluchen. Und ich sehe wohl, du hasst mich. Und ich möchte mich am liebsten töten. Ach, welch entsetzliche Strafe. Diese unheilbare Liebe und gleichzeitig dieser nie gestillte Hass. Mein lieber Laurent, mein Gott, adieu für immer. Was habe ich getan? Ich bin zu einer langen Reise aufgebrochen, auf der ich mit meinem Sohn Manuel Glück, Ruhe und Arbeit wiederfinden werde. Die Mutter in mir hat unwiederbringlich die Geliebte getötet. Aber du sollst wissen, dass du mir nichts angetan hast, was ich dir nicht verzeihen kann. Deine Traumwelt, das ist deine Wirklichkeit. Das ist deine Begabung, deine Sehnsucht, die nicht zu stillen ist. Bist du nicht Künstler? Sie und er. Hörspiel nach einem Roman von Georges Sand. Bearbeitung Maria Franziska Schüller. Die Frauen, die in Zukunft dein Werk betrachten werden, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Sie sind deine Schwestern und deine Geliebten. Die Rollen und ihre Darsteller. Therese, Martina Gedeck. Laurent, Roman Knieschka. Dick Palmer, Bernd Hahn. Mutter, Gisela Claudius. Katharine, Ulrike Bliefert. Lawson, Horst Mentroch. Winter, Roland Jankowski. Arzt, Christian Schramm. Und Manuel, Lukas Schreiber. Technische Realisation: Herbert Kuhlmann, Benno Müller vom Hofe und Peter Hamacher. Komposition David Graham. Regieassistenz Tobias Schier. Regie Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.